Erster ein Mann hieß Nikodemus. Er war ein Pharisäer und ein wichtiger Jude. Zweiter dieser kam nachts zu Jesus. Er sagte, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer von Gott bist. Niemand kann deine Wunder tun, wenn Gott nicht mit ihm ist. Dritter Jesus antwortete ihm, ich sage dir, ein Mensch muss neu geboren werden. Sonst kann er Gottes Reich nicht sehen. Vierter Nikodemus fragte, wie kann ein alter Mann neu geboren werden? Kann er wieder in den Bauch seiner Mutter gehen und geboren werden? Fünfter Jesus antwortete, ich sage dir, ein Mensch muss aus Wasser und Geist geboren werden. Sonst kann er nicht in Gottes Reich kommen. Sechster, was vom Menschen geboren wird, ist Mensch. Was vom Geist geboren wird, ist Geist. Siebter, wundere dich nicht. Ich habe gesagt, ihr müsst neu geboren werden. Achter, der Wind weht, wohin er will. Du hörst ihn, aber du weißt nicht, woher er kommt. Du weißt auch nicht, wohin er geht. So ist es mit jedem, der vom Geist geboren ist. Neunter Nikodemus fragte, wie kann das passieren? Zehnter Jesus antwortete, du bist ein Lehrer in Israel. Verstehst du das nicht? Elfter, ich sage dir, wir reden über das, was wir wissen. Wir erzählen, was wir gesehen haben. Aber ihr glaubt uns nicht. Zwölfter, ich habe euch von Dingen auf der Erde erzählt. Ihr habt mir nicht geglaubt. Wie werdet ihr mir glauben, wenn ich von himmlischen Dingen erzähle? Dreizehnter, niemand ist in den Himmel gegangen. Nur der Menschensohn ist vom Himmel gekommen. Er ist vom Himmel. Vierzehnter, Moses hat eine Schlange in der Wüste hochgehoben. Genauso muss der Menschensohn hochgehoben werden. Fünfzehnter, dann wird jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben haben. Sechzehnter, Gott hat die Welt sehr geliebt. Darum gab er seinen einzigen Sohn. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht sterben. Er wird ewiges Leben haben. Siebzehnter, Gott sandte seinen Sohn nicht, um die Welt zu verurteilen. Er sandte ihn, damit die Welt durch ihn gerettet wird. Achtzehnter, wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer nicht glaubt, ist schon verurteilt. Er hat nicht an den Namen von Gottes einzigem Sohn geglaubt. Neunzehnter, das ist das Urteil, das Licht kam in die Welt. Aber die Menschen liebten die Dunkelheit mehr als das Licht. Denn ihre Taten waren schlecht. Zwanzigster, jeder, der schlechte Dinge tut, hasst das Licht. Er kommt nicht zum Licht. Er will nicht, dass seine Taten sichtbar werden. 21. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht. Seine Taten sollen sichtbar werden. Denn er hat sie mit Gott getan. 22. Danach gingen Jesus und seine Jünger in das Land Judä. Er blieb dort mit ihnen und taufte die Menschen. 23. Johannes taufte auch in Enon, nahe bei Salem. Dort gab es viel Wasser. Viele Leute kamen und ließen sich taufen. 24. Johannes war noch nicht im Gefängnis. 25. Dann stritten sich die Jünger von Johannes mit einem Juden. Sie stritten über die Reinigung. 26. Sie kamen zu Johannes und sagten, Rabbi, der Mann, der bei dir am Jordan war, tauft jetzt. Du hast über ihn gesprochen. Alle Leute gehen zu ihm. 27. Johannes antwortete, ein Mensch kann nichts haben, wenn Gott es ihm nicht gibt. 28. Ihr wisst selbst, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus. Ich bin nur gesandt, um vor ihm herzugehen. 29. Der Bräutigam bekommt die Braut. Der Freund des Bräutigams steht da und hört zu. Er freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Meine Freude ist jetzt vollkommen. 30. Er muss wichtiger werden. Ich muss weniger wichtig werden. 31. Der von oben kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, gehört zur Erde. Er spricht von der Erde. Der vom Himmel kommt, 32. Er erzählt, was er gesehen und gehört hat. Aber niemand glaubt ihm. 33. Wer ihm glaubt, bestätigt, Gott sagt die Wahrheit. 34. Gott hat ihn gesandt. Darum spricht er Gottes Worte. Gott gibt ihm den Geist ohne Grenzen. 35. Der Vater liebt den Sohn. Er hat ihm alles gegeben. 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird kein Leben haben. Gottes Zorn bleibt auf ihm.